Was müssen wir fliehen, um uns KS zu bewahren? Um uns KS zu bewahren, müssen wir den Müßiggang, schlechte Gesellschaften, das Lesen schlechter Bücher und Zeitungen, die Unmäßigkeit, das Anschauen unsittlicher Bilder, schamlose Schauspiele, gefährliche Gespräche und alle anderen Gelegenheiten zur Sünde fliehen. Zählt also einige auf, ganze Reihe, das ist sich selber bei den meisten klar ist, Müßiggang, die Trägheit, im Sinn auch der Hauptsünde, der Trägheit, aber hier auch das ganz normale Müßigsein, nichts tun, nichts vorhaben, keinen Plan haben für einen Tag oder so weiter, weil eben die Natur Horror hat vor dem, vor allem was leer ist. Jetzt wird sich dann der Leerraum, den man so schafft oder lässt, wird sich ja mit irgendwas füllen und wenn sonst nicht, dann mit schlechten Gedanken und so weiter.